Jingle ertönt, es ist wieder mal Zeit für den Sunday Service euch allen. Ein herzliches Willkommen an dieser Stelle mit ja, neuer Musik vom Plattenstapel sozusagen. Gerade eben ging's los mit einer Band aus Philadelphia. Das waren Man Man. Die haben gerade eben mit On Only Pond eine neue Platte veröffentlicht. Und ihr Track Head On war zu hören. Auch die nächste Band kommt aus Philadelphia. Heute gibt's nur Musik aus Philadelphia und auch nur immer die vierten Songs von den Alben. Nein, Quatsch, das ist jetzt wirklich Zufall, dass beide Bands, die jetzt hier zu Anfang zu hören sind, beim Sunday Service aus Philadelphia kommen und dass von beiden Tracks jeweils der vierte Song ausgewählt wurde von mir. Das soll kein Konzept für die nächsten Minuten hier sein, sondern nur für die ersten beiden Songs sozusagen. Dr. Dog hier zu hören mit ihrem Distant Light. Der Track Distant Light von Dr. Dog. Die Band aus Philadelphia hat gerade mit B-Room vor kurzem eine neue Platte veröffentlicht. Der Track gerade eben, Distant Light, schon so eine kleine Reminiszenz auf jeden Fall an die Rolling Stones. Heute beim Sunday Service gibt es unter anderem neue Musik von Minor Alps. Ich habe Spain für euch dabei, außerdem The Callous und Wooden Chips. Das nur hier vier Bands, die auf jeden Fall noch zu hören sein werden und natürlich noch viel, viel mehr. Weiter geht es hier mit einer Band ebenfalls aus den USA, die heißen Haha Tonka. We'll be right back. before the color began to bleed out of us. Passing me as I was, you as you were. Me as I was, you as you were. Before the color began to bleed out of us. Das waren Haha Tonka mit ihrem Track Colorful Kids bei diesem Bandnamen Haha Tonka. Als ich ihn zuerst auf diesem Plattencover sah, da dachte ich, bestimmt eine Band, die irgendwie aus Japan kommt oder sowas, war weit gefehlt. Haha Tonka, benannt nach einem State Park in Missouri, glaube ich, liegt der. Und da kommt diese Band auch her, Haha Tonka. Musikalisch auf ihrem neuesten Album Lessons bewegen sie sich irgendwie zwischen Amerikaner und Arcade Fire. Also so wie viele Bands gerne klingen möchten, Haha Tonka kriegen das ganz gut hin, wie wir gerade eben hören konnten bei diesem Track. Und noch ein weiterer von dieser ziemlich netten Band, wie ich finde. Und zwar der Titeltrack von ihrem Album Lessons. Hier kommen Haha Tonka. Thank you. habits that I hold, but they hold on to me even when I let go of them. Tell you everyone, but I know that doing so will make me any stronger. I can't keep learning the same lessons over again. I keep learning the same lessons over again. I can't keep learning the same lessons over again. I keep learning the same lessons over again. I keep learning the same lessons. Das war Haha Tonka mit ihrem Track Lessons. Genauso ist auch das Album dieser Band. Bei dem Track gerade eben habe ich so ein bisschen an Spoon denken müssen. Die Band und Britt Daniel hat eine ganz ähnliche Art zu musizieren. Und man könnte auch sagen, Haha Tonka haben hier ganz gut geklaut. Aber gefällt trotzdem das Ganze. Kann ich auf jeden Fall den Daumen nach oben halten. Supreme Cuts sind ein Duo aus Chicago, die erst im nächsten Jahr, Ende Januar, ihr neuestes Album veröffentlichen werden. Divine Ecstasy wird es heißen. Davon gibt es also schon den ersten Vorboten, nämlich eine Single, Gun, der Track, bei dem haben sie eine Sängerin eingeladen aus Frankreich, die heißt Maho Mondino und ihr Gesang passt perfekt zu den leichten Klavierklängen und den treibenden Beats. Yeah. Das waren die Supreme Cuts mit ihrem Track Gun. An den Vocals war Maho Mondino zu hören aus Frankreich, die Band aber ansonsten aus Chicago. Das Ganze vom demnächst erscheinenden Album Divine Ecstasy kommt, wie gesagt, erst 2014 raus, Ende Januar. Zukunftsmusik auch die nächste Band, und zwar die Young Fathers, deren Album Dead auch ist im nächsten Jahr in den Läden, aber ab demnächst davon auch schon mal einen Track vorweg zu hören, nämlich als Single-Auskopplung. Die Young Fathers kommen aus Schottland, aus Edinburgh, haben aber ihre Wurzeln neben Schottland auch noch in Liberia und Nigeria und fischen im großen Teich des Indie-Rap, das heißt ihre Musik angelehnt auf der einen Seite an Leftfield und vorausdenkenden Hip-Hop, aber auch natürlich eine Prise Pop dabei. Hier kommen sie, die Young Fathers mit Low. Forest. Is it for the green of the dollars? Now don't go telling me it's for the needs of the forest. Now I'ma take a in your palace. I just want to make life easy on your eyes. You just want. The old toys, instant tomorrows, handcrafted sorrows, all-star bravery, imaginary jargon, crypted by business, I'll see you in hell. Sipping on a quick fix, elasticated dimwit, sucking on a thumb, marching to an old hit, tiger in an envelope, paperboy, puppet rope, scratching on the blank tape, stealth like utopia, marriage in a gas mask, little girl, black clad, it's for the lawyer, cause we appreciate. Cut to the chase, 12 grand in the case, testing out the cannons, the evidence is damning. Truly faded, relieved of his duties. Behind the veil is fury, unadmitting optimist, undercover pessimist. Baby showered in my father's sins, but I was born to be the better part of him. That was always on the checklist. Take my humanity, end up like a mannequin, thinking like a charlatan. What's easy now is challenging. So take my humanity, end up like a mannequin, thinking like a charlatan. What's easy now is challenging. I got a boxer, he's living in my ears and he hits the drum. Playing by ear, I got a boxer, he's living in my ears and he hits the drum. Is that weird, my boxer? He's living in my ears and he hits the drum. Does baby like weird? Mmm, man touch, throws an uppercut. Mmm, man touch, throws an uppercut. A boxer, he's got no memory. He plays the same rhythm, on repeat, on repeat, on repeat. He plays the same rhythm on repeat. Mmm, man touch, throws an uppercut. Mmm, man touch, throws an uppercut. Jab, jab, his leather gloves, silky smooth, knock me up. Jab, jab, rubber feet, tricking me, tripping over jelly knees. Mmm, man touch, throws an uppercut. Mmm, man touch, throws an uppercut. uppercut. Man's action throws an uppercut. Just baby like weird. Just baby like weird. Just baby like weird. Just baby like weird. My boxer wraps his wrist so tight. He won't tire in the fire, he will win the fight. My boxer, like a Duracell. In the ring he is the king, he is below the belt. In the ring he is the king, he is below the belt. Man touch. My boxer, my defense machine. He snaps like this, so don't mess with me. Watch out! He'll take me to the finals. I'm the film, he's the subtitles. Do your chanting, do your dance. Do you mind if we don't hold hands? Man touch, throws an uppercut. Man touch, throws an uppercut. I got a boxer, he's living in my ears and he hits the drum. Playing by ear, I got a boxer, he's living in my ears and he hits the drum. Is that weird? I got a boxer, he's living in my ears and he hits the drum. Playing by ear, I got a boxer, he's living in my ears and he hits the drum. Is that weird? Den Sunday Service und das gerade eben war Musik aus Dänemark oder irgendwie auch nicht, weil die Dame hier, Nana Öland Fabricius, kommt ursprünglich aus Dänemark, aber ist inzwischen nach New York umgesiedelt und hat mit Wishbone gerade eben ihr drittes Album veröffentlicht. The Boxer war gerade eben zu hören. Ein Track, der ja schon ein paar Beats hat und ein bisschen ja so Richtung sag mal Rap geht. Aber ansonsten auch andere Tracks da drauf auf diesem Album, die musikalisch eine ganz andere Baustelle sind. Dafür verantwortlich zeigt sich David Sitek, der Musiker von TV on the Radio hat diese Platte hier, Wishbone von Oland, produziert und daraus eine ganz vielfältige Geschichte gemacht. Hier noch ein weiterer Track von ihr, der heißt Next Summer. To sleep now and don't wake me up until time has changed us. Fast forward the clock. Now I'm just a resident. I used to be the host, the one that would make you feel at home. I'll imagine a perfect landing. I'm not pushing hard, no hanging, just silently falling into place. You where gravity takes me. Clear up now. Next summer we'll meet it. Next Summer, das war ein Track von Oland alias Nana Öland Fabricius aus Dänemark-New York inzwischen, das Ganze von ihrem Album Wishbone. Wie gesagt, musikalisch ziemlich unterschiedlich die Tracks, die man da drauf hören kann. Radical Phase, hinter diesem Projekt verbirgt sich Ben Cooper, der kommt aus den USA und hat sich so eine Geschichte ausgedacht von so einer Familie, die im 19. Jahrhundert gelebt hat und die teilweise auch außerweltlich ist, fiktiv also, und daraus dann so eine Trilogie gesponnen, eine musikalische. Jetzt ist davon der zweite Teil gerade erschienen, The Family Tree, The Branches heißt das Ganze. Das erste damals hieß noch The Family Tree, The Roots, also die Wurzeln. Jetzt geht es sozusagen um die Ahnensammlung, The Branches. Ja, und hier kommt Radical Phase mit seinem Track Letter Home. Said it could go either way, but I just wanted you to know, no matter if I sink or fall or blink out in this hospital, that I'm alright. Yeah, I've made peace with it all. Mistake. Mistakes and all. Letters Home, ein Track von Radical Face. Ich finde diesen Namen etwas irreführend. Radical Face könnte auch irgendwie so Hardcore-Punk sein, aber weit gefehlt. Hier das Projekt von Ben Cooper, eher im Songwriter- und Storytelling-Milieu unterwegs. The Family Tree, The Branches, das zweite Teil dieser Familiengeschichte, die er hier sich erdacht und vertont hat. Damals sein erstes Album, The Family Tree, The Roots, erschien 2011, hat er noch aufgenommen, ganz allein im Geräteschuppen hinter dem Haus seiner Mutter irgendwo in Jacksonville, Florida. Wo die neue Platte aufgenommen wurde, hat sich mir noch nicht ergeben, aber ich schätze mal, das wird ähnlich Lo-Fi-mäßig produziert worden sein. Sunday Service, hier geht's weiter mit Ockerville River und ihrem Track It Was My Season. Tell me a reason to break things off. Stop the bleeding when it's my season. Mine was just raving, your eyes they went hard. Our parents were freaking, but it was our season. All that time ago. And if you wanna stop my thing, you'll stop my heart. I know. The weather was our friend. Das waren Okkervil River mit ihrem Track It Was My Season. Den Okkervil River gibt's wirklich, so ein kleiner Fluss, relativ kurz ist er in Russland. Aber Okkervil River, hier natürlich die Band mit gemeint. Die kommen aus Austin, Texas und ja, Hauptmitglied, Chef dieser Band, das ist Will Chef. Der ist, glaube ich, auch, zumindest was meine Übersicht betrifft, einiges der wenigen konstanten Mitglieder. Viele haben die Band schon verlassen und sind neu dazugekommen im Laufe der Jahre. 98 gegründet, 2002 gab es das erste Album, damals noch in der Garage aufgenommen und bei einem kleinen Indie-Label veröffentlicht. Inzwischen sind Okkervil River richtig groß, veröffentlichen ihre Platten bei einem Major-Label und das neueste Werk, das Silver Gymnasium, ist sogar in den USA bis auf Platz 7 in den Albumcharts gekommen. Also die Band dann doch nicht mehr Indie, zumindest nicht, was den kommerziellen Erfolg betrifft. Über Musik gibt es ja eh keine Indie-Bezahlung mehr, das sollte man langsam wirklich mal abschaffen. Hier noch ein weiterer Track von der Band, von Okkervil River, On a Balcony. Balcony, das gerade eben waren Okkervil River und seit Jahren eigentlich bezeichnend bei dieser Band, dass auch immer schön die Streicher, Quatsch, die Streicher, die Bläser mit dabei sind. Mit der Trompete wird manchmal, zumindest bei einigen Songs, immer ordentlich reingepustet. Die nächste Band sind die Wooden Ships, kommen aus San Francisco und haben, als sie anfingen, eigentlich eher so, weiß ich nicht, Psychedelic Rock gemacht in die Richtung. Inzwischen auf ihrem neuesten Album Back to Land, welches diese Woche erscheint, gibt es so einen leichten sage ich mal, Querverweis zu Bands wie Yula Tengo vielleicht, zumindest was die Songstruktur, den Songaufbau und auch den Gesang betrifft, bin ich immer sehr schnell bei diesem Vergleich, zumindest hier dabei. Der Gesang erinnert manchmal tatsächlich so ein bisschen an den Sänger von Yula Tengo. Wie heißt er noch gleich? Ira Kaplan. Genau, hier kommen die Wooden Chips mit einem Track von ihrem neuen Album Back to Land, der da heißt Back to Land. See where it goes. Ich finde, diesen Yula-Tengo-Vergleich kann man auf jeden Fall stehen lassen, zumindest bei diesem Track hier, Back to Land, genauso wie das Album, das neue von den Wooden Chips aus San Francisco, übrigens ihr neuestes Werk in Portland aufgenommen haben, wahrscheinlich weil einige der Bandmitglieder, vier sind es insgesamt, an die Küste der USA, an die Westküste gezogen sind. Was mich ein bisschen nervt bei dieser Platte, das sind die Gitarren-Soli eben gerade dezent zu hören gewesen am Schluss. Manchmal sind die auch ein bisschen prägnanter. Und da erinnert mich das Ganze so ein bisschen an so eine Indie-Version von Dire Straits vielleicht. Also Mark Knopfler, Dire Straits, nicht wirklich meine Baustelle. Und da kriege ich dann schon manchmal so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich mir sowas anhören muss. Ansonsten eigentlich eine sympathische Band, die vielleicht ein bisschen weniger Solis in ihre Songs rein tun sollte. Letzter Track hier in der ersten Stunde kommt aus Frankreich von Dale, von dem Dale Cooper Quartett zusammen mit den Dictaphones. Das ist so ein, wie soll man sagen, Dark Jazz Kollektiv aus Frankreich, die mit 14 Piece de Menace eine neue Platte veröffentlichen, wahrscheinlich total falsch ausgesprochen, Französisch, damals habe ich wirklich eine 5 gehabt in der Schule, könnt ihr mir glauben. Die Musik hier drauf ist stark orchestriert und dann mit Ambient und Drone Sounds geprägt und das Ganze schon manchmal auch ziemlich schweres Zeugs, muss ich sagen. Hier kommt Dale Cooper Quartett mit dem Dictaphones und dem Track L'Empire Bon Cher. Thank you.